O zaman. Guten Tag, mein Name ist Altun. Ich bin dieser auf dieser Station Assistenzästhetik und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Gerne. Bevor Sie mir Ihre aktuelle Beschwerden erzählen, würde gerne ein paar allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Berger, Thomas Berger. Thomas Berger. Berger. Können Sie bitte Vor- und Nachnamen langsam deuten, buchstabieren? Mein Nachname ist Bertha Emil Richard Gregor Emil Richard. Mein Vorname ist Thomas Theodor Heinrich Otto Maus Anton Ulrich Siegfried. Danke, Herr Berger. Wie alt sind Sie? Ich bin 51 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 22. September 1974. Wie groß sind Sie? 1,78 Meter. Wie viel wiegen Sie? 112 Kilogramm. Was kann ich für Sie tun? Was für Beschwerden haben Sie im Moment, Herr Berger? So, ich komme heute zu Ihnen, weil ich seit mehreren Wochen und auch Monaten sehr, sehr müde bin. Sehr, sehr Müde. müde. Haben Sie andere Beschwerden? Kopfschmerzen habe ich meistens auch. Ich bin auch oft gereizt. Sie haben gesagt, mehrere Monaten. Was genau diese Beschreibung Beschwerden? Wo genau haben Sie diese Beschwerden? Ich bin müde. Müde bin ich. Ja. Wie meinen Sie, wo genau? Wann oder wo? Wann? Wann? Seit, Wann? ja, mehreren Monaten schon. Ich kann nicht genau sagen, wann. Okay. Okay. Sind die Kopfschmerzen langsam oder plötzlich aufgetreten? Die sind immer wieder da. Die sind nicht jeden Tag da. Aber immer wieder. Ja. Manche Tage habe ich nichts, manche Tage habe ich mehr Kopfschmerzen. Sind die Schmerzen strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein. Können Sie diese Schmerzen genau beschreiben? Sind sie drückend, krampfartig, siechend, Kopfschmerzen habe ich, ja, Kopf, keine Kopfschmerzen. Bauchschmerzen. Normale Kopfschmerzen. Kopfschmerzen einfach. Drückende Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Wo genau diese Schmerzen? Hinter, Überall, vorne, überall. ganze Ganzer Kopf. Kopf. Aber etwas mehr hier hinten. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei 1 der leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht. Fünf. Okay. Hatten Sie so etwas früher ähnliche Beschwerden? Also diese Müdigkeit ist neu. Okay. Ich bin müde, sehr erschöpft und sehr gereizt manchmal. Ich habe auch das Gefühl, dass ich wenig Kraft habe. Gibt es etwas bestimmte Auslöser für Ihre Kopfschmerzen? Weiß ich nicht. Haben Sie Luftnot oder Husten? Wie ist Ihr Appetit? Gut, sehen Sie an meinem Gewicht. Zu viel. Wie ist Ihr Schlafen? Schlafen Sie gut oder? Ich wache oft auf. Ich muss oft auf Toilette. Wie oft Also zweimal wache ich schon auf, mindestens. haben Sie Brustschmerzen, Nö. Nein. Halsklopfen, haben Sie Fieber oder fühlen sich fiebrig? Nein. Schüttelfrost, haben Sie Schüttelfrost? Nachschweiß, Kaltschweiß oder Nein. Ich schwitze Schweißausbrüche. manchmal, aber nicht so stark. Gibt es Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Nee, ich muss halt oft Wasser lassen abends, zweimal mindestens. Haben Sie unter Gang ja, haben Sie Schwierigkeiten beim Laufen? Oder Laufen? ja, beim Gehen? Nein, eigentlich nicht. Ist Ihnen über? Müssen Sie sich übergeben? Nein. Wird Ihnen schwarz manchmal vor den Augen? Nein. Oder haben Sie schon einmal Bewusstsein verloren? Nein. Wie weit können Sie wie weit können Sie laufen? Nochmal. Normal. Ich würde gerne Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Vorgeschichte stellen. Leiden Sie an chronischer Erkrankung, gell? Ich habe, bin halt dick, ich habe eine Adipositas und ich bin ein Blutdruckpatient. Blut. Blutdruck. Blutdruck. Seit wann haben Sie Blutdruck? Schon seit 10 Jahren. 10 Jahre. Nehmen Sie dagegen Medikamente eingenommen? Ja. Was nehmen Sie? Welche Amipril Medikamente? und Amlodipin. Ramipril, Und Amlodipin. Amlodipin. Kennen Sie die Fünf Dosierung? Milligramm. 5 Milligramm Ramipril. 5 Milligramm, ja. Wie oft am Tag? Morgens und abends. Welche Dosierung kennen Sie? Amlodipin? Beides 5 Milligramm. Beides 5 Milligramm. Morgens, Abend. Okay. Noch etwas. Nein, sonst nichts. Okay. Noch etwas haben Sie andere chronische Erkrankungen? Nein. Ja? Würden Sie schon einmal operiert? Ich wurde einmal am Knie operiert, vor Knie 10 Jahren. operiert. Komplikationlos, oder? Komplikationslos, ja. Knie, Ich habe einen warum dann? Knorpelschaden gehabt. Entschuldigung? Ein Knorpelschaden. Knorpelschaden. Okay. Entschuldigung, seit wann würden Sie Vor 10 Jahren wurde ich operiert. vor 10 Jahren? Okay. Sonst etwas? Nee. Haben Sie schon einmal Unfall gehabt? Viele Unfälle. Ja. Viele Unfälle. Was meinen Sie mit Unfall? Unfall mit Fahrrad Ah, mehrmals, mehrmals. mehrmals. Was ist genau was erwähnt was erwähnen Sie Probleme während der Unfall? Welche Probleme erwähnt Sie? Ich habe mehrere Unfälle in meinem Leben gehabt. Welche möchten Sie hören? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ich habe jetzt keinen Unfall gehabt, aktuell. Okay, ich verstehe. Nee. Ich werde Ihnen gerne nun Ihre Familie ein paar Fragen zu Ihrer Familie stellen. Leiden Familienangehörige an wichtige Krankheit? Also meine Mutter und mein Vater sind verstorben. Warum sind Sie gestorben? Mein Vater hatte einen Schlaganfall gehabt. In welchem Alter Mit ist 72 er? Jahren. So in 70 Jahren. Meine Mutter, die hat Brustkrebs gehabt. In welchem Alter Sie ist mit ist er? 75 Jahren verstorben. Entschuldigung, bitte. Sie ist mit 75 Jahren verstorben. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente außer Ranitidin ein? Ja, ich nehme manchmal Ibuprofen wegen den Kopfschmerzen ein. Bei Bedarf. Kennen Sie Dosierung? 400 Milligramm. Okay. Haben Sie Allergien oder Nein. Unfestigkeiten? Okay. Wie ist Ihr Familienzustand? Sind Sie verheiratet oder? Ich bin geschieden. Haben Sie Kinder? Ich habe eine Tochter, ja. Sind Sie gesund? Ist Sie gesund? Meine Tochter? Ja, ist sie Ja. gesund? Was machen Sie beruflich oder Ich bin Bürokaufmann. Hoffmann. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Privatleben? Den üblichen Stress, den man hat. Okay. Treiben Sie Sport? Leider nicht. Herr Berger, wie ist Ihr Impfstatus? Sind Sie vollständig geimpft? Ich denke ja. Okay. Wann waren Sie in letzter Zeit im Urlaub? Oder Ich war zuletzt im Sommer letzten Jahres im Urlaub. wo waren Sie? In Holland. Okay. Können Sie mir beschreiben, dass ihre Müdigkeit was ist ihr Problem? Genau, ihr Problem. Ich hatte es erwähnt am Anfang. Ich bin sehr müde und kraftlos und bin sehr gereizt und habe immer wieder Kopfschmerzen. Haben Sie Probleme Nase während der Kopfschmerzen? Haben Sie bemerkt, Blut laufende Nase? Magenbluten? Ja. Nein. Sind die Kopfschmerzen stechend oder krampfartig? Hatten wir schon besprochen, eben drückend. Drückend. Haben Sie Fragen an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Was glauben Sie, was ich habe? Ist was Schlimmes? Es ist so früh, genau zu sagen. Ich werde Sie zuerst körperliche Untersuchungen und Blut abnehmen und weitere Untersuchungen durchführen. Okay. Die alle wichtige alle Ergebnisse vorliegen, informiere ich Sie. Wegen dieser Beschwerden waren Sie beim Hausarzt oder bei der Hausärztin? Nein, noch nicht. Herr Berger, ich habe vergessen. Rauchen Sie? Ich rauche nicht, nein. Trinken Sie regelmäßig Alkohol? Sehr selten. Zwei, dreimal im Jahr. Haben Sie irgendwelche Drogen? Haben Sie Kontakt mit Drogen Ich oder? nehme keine Drogen ein, nein. Okay. Haben Sie früher geraucht? Nein, noch nie. Sie haben Adipositas. Machen Sie Diät gemacht? Ja, ich habe schon Wie? oft versucht, aber hat nicht geklappt. Ich habe Alle wichtige Fragen gestellt. Nehmen Sie Platz irgendwo Wartezimmer, bitte. Alles klar, Dankeschön. Bitte schön. Darf ich Frage stellen? Bitte schön, ja. Hallo, schönen Sonntag, Süherz. Schönen Sonntag. Kontrollieren Sie Ihre Blutdruck ist regelmäßig und ist Ihnen Knochenödem oder Knochenschwellung aufgefallen? Ich habe in den letzten 2, 3 Wochen kontrolliert, der war ein wenig hoch, immer so um die 150 zu 80. Knochenödem habe ich nicht, Knöchelödem habe ich nicht, nein. Dankeschön. Darf ich fragen? Bitte schön. Habe ich geschrieben, aber schnarchen Sie, haben Sie Schläfrigkeit im Alltag, Sekundärschlaf am Lenken, Konzentrationsstörung oder trockenen Mund morgens? Ja, habe ich. Ja. Ich schnarche auch schon seit mehreren Jahren. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Berger, wohnen Sie allein oder? Ich wohne allein, ja. Ich habe eine Katze. Haben Sie Infektionsanfälligkeiten, sehen Probleme, Juckreiz, Durst, Heißhunger? Nein, nicht wirklich. Nein. Okay. Darf ich? Bitte schön. Wann haben Sie die Schmerzen? Oft morgens oder abends? Nee, eher morgens tatsächlich. Morgens bis zum Mittag hin habe ich die Schmerzen. Dankeschön. Haben Sie Halsrasen oder Brustschmerzen? Fange ich. Guten Tag, Herr Oberarzt. Guten Tag. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Möchte Ihnen den Fokus vorstellen, wenn Sie Zeit Gerne, haben. gerne. Der Patient heißt Thomas Berger. Er ist 51 Jahre alt. Er ist 1,78 Meter groß und 112 Kilogramm schwer. Herr Berger stellte sich heute bei uns wegen seit mehreren Wochen ve Monaten Fatigue bestehender Fatik und Rezidivierender Kopfschmerzen vor. Die Kopfschmerzen seien drückend und im ganzen Kopf lokalisiert. Der Patient der Patient berichtete, dass die Kopfschmerzen im ganzen Kopf, aber mehr hinter lokalisiert seien. Occipital. Occipital. Okzipital, ja, im Okzipital seien. als Auslöser sei nicht bekannt. Die Fragen nach die Anamnese war bis auf Insomnie unauffällig. Der Patient beschrieb, dass er nachts zweimal zur Toilette nüktüre oder die nüktüre und manchmal Hyperhidrose erwähnt. Gibt mal Hydrosis. Schwitze. Manchmal Schwitze. Hydrosis, aber nur nachts, nicht tagsüber. Nacht. Also keine generelle Hyperhydrose. Nachtliche Hyperhidrose. Nächtliches Schwitzen kann man sagen, ne? Weil Hyperhydrose ist generell. An Vorerkrankungen nannte sie bestehende seit 10 Jahren bestehende arterielle Hipertonie. Er nehme 5 Milligramm dagegen 5 Milligramm Ramipril zweimal täglich ein und 5 Milligramm Amlodipin zweimal täglich ein. Bei ihm wurde vor 10 Jahren Knie operiert. In der Familienanamnese gab er an, der Vater im Alter von 72 Jahren ein Apoplex verstorben sei. Die Mutter sei im Alter 75 Jahren Myokardinfarkt Entschuldigung, Mammakarzinoma verstorben. Er habe keine Geschwister, er sei Einzelkind. Er nehme Ibuprofen manchmal bei Bedarf 500 Milligramm ein. Allergien und Unverträglichkeiten seien nicht bekannt. Er sei geschieden, habe eine Tochter, eine gesunde Tochter. Und arbeite als Kaufmann. Kaufmann. Sie haben viel Stress und sie treibe keine regelmäßigen Sport. Er ist vollständig geimpft. Reiseanamnese sei unauffällig. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Depression hin. Wie kommt die auf Depression? Der Patient typische Symptome dafür aufweist, allein im Alter, im Adiposität. Schnarcht der Patient? Entschuldigung. Schnarcht der Patient? Ich kann nicht gut hören. Schnarcht der Patient? Na, Schnarchen. ich verstehe. Ich habe nicht gefragt. Wann treten die Kopfschmerzen meistens auf? Seit 5 Jahren. Seit Nein, 10 Jahren. nein. Morgens, mittags, abends, nachts. Wann treten die Kopfschmerzen mal auf? Ja, ich habe nicht gefragt. Ich Wann würde. ist der immer müde? Morgens, mittags, abends oder den ganzen Tag? Ich verstehe. Ich habe keine gefragt. Meine Hauptbeschwerden sind ja die Müdigkeit Ja. und die Kopfschmerzen. Aber er hat ja gesagt, Hauptbeschwerden ist, weil er seit mehreren Monaten Müdigkeit hat, dass er Konzentrationsstörungen hat, dass er gereizt ist. Ja. Was würden Sie denken? Ist das, er hat ja nicht gesagt, dass er keine Lust am Leben hat. Er hat nicht gesagt, dass er Ja, meine Verdachtsdiagnose ist Schlipapnoe-Syndrom. OSAS, Schlafapnoe-Syndrom. Syndrom. Apnoe. Apnoe-Syndrom. Okay. Wahrscheinliches Schlafapnoe-Syndrom. Was spricht dafür, dass er eine Tagesmüdigkeit hat? Sie können ihn fragen beim nächsten Mal, ob er tagsüber einschläft, ob er tagsüber schlafen muss. Na, das müssen Sie fragen. Die Kopfschmerzen sprechen dafür, dass er keinen guten Schlaf hat und dass er erhöhten Blutdruck hat. Er misst jeden Tag und sagt, er hat 150 zu 80. Das ist ein erhöhter Blutdruck. Dass er nachts immer aufwacht, weil er auf Toilette muss, ist auch ein Zeichen einer Schlafapnoe, eines Schlafapnoe-Syndroms. Dass er adipös ist, ne? Sowas zum Beispiel. Ja, das spricht nicht direkt für eine Depression. Depression ist eher anders. Hier würden wir eher gucken, wahrscheinlich hat er ein Schlafapnoe-Syndrom. Ne? Und wie würden Sie denn dies diagnostizieren? Was würden Sie machen für eine Diagnostik? Ich würde Schlaftest Wie nennt man das? veranlassen. Wie nennt man das? Schlaftest. Polysomnographie. Polysomnographie. Polysomnographie nennt man das, ne? Ja. Polysomnographie Genau. Und dann kann veranlassen. man sehen, ob er Aussetzer hat, wie tief er schläft, Ja, ne? bei der Untersuchung achte ich darauf, Muskelton, Einatmen, Aufatmen, Frequenz und dauert Apnoe und schlafen az kurvi dargestellt. Okay. Genau. Und ist das was Gefährliches? Es ist gefährliches. Diese Station ist gefährliches. Akut tot sindrom. Genau. Plötzlicher Herztod. Na, genau. Die sind gefährdet für einen plötzlichen Herztod. Richtig. Genau. Was empfehlen Sie denn so einem Patienten? Ich empfehle den Patienten Gewichtsreduktion und Lebensstilveränderung, Nahrungsstiländerung und Psychotherapie und Aber was empfehlen Sie im Akut? akut Wie kann man ihm helfen? Eine CPAP-Beatmung, nächtliche. ich habe erinnert, ich erinnere mich, ein Medikamente, aber ich habe Nein, kein Medikament. Kein Medik Da gibt es kein Medikament für. Ha, okay. Eine Okay. CPAP-Beatmungsmaske. Ja, ma, Genau, ganz okay. genau. Ja. Sehr gut. Okay, haben Sie geschafft. Gut. Ja, aber Beim nächsten Mal wird es besser. ja, Ja? danke schön.